halten über alles, was ihr wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Steffi ist die Erste, stimmt das? Hallo. Hallo. Steffi. Hallo. Steffi kapiert gar nicht, dass sie jetzt dran ist, sondern erzählt irgendjemandem, was sie hier schon erzählt hat. Steffi. Ja, hallo. Wir hören schon die ganze Zeit mit, was du da erzählst. Du bist auf Sendung. Ich bin auf Sendung. Ja. Ich denke, es fängt erst 7 Minuten später an. Nein, im Fernsehen. Im Radio sind wir schon da. Ach so. Ja. Steffi. Ja. Über was unterhalten wir uns? Über was? Ja, ich habe doch letzte Woche angerufen. Letzte Woche Montag. Ja, sag mir was zum Inhalt. Ich höre hier so viele Namen, also nur Steffi sagt mir jetzt nichts. Ja, ich habe also letzte Woche Montag angerufen und da ging es darum, dass ich letztes Wochenende gesehen habe, dass mein Vater einen anderen Mann... Ach, ich weiß, beim Gartenfest. Ganz genau. Du warst völlig fertig mit Nerven? Letzte Woche war ich völlig fertig mit den Nerven. Der Papa hat einen Mann geknutscht, ne? Der Papa hat einen Mann geknutscht, ganz genau. Du warst von allen Socken? Ganz genau, so war es letzte Woche. Und wir sind so verblieben... Ich habe dir gesagt, dass ich es ganz gut fände, wenn du mit deinem Vater reden würdest. Ja. Weil du sonst in großen Loyalitätskonflikt kommen würdest mit genau. der Mutter. Ne? Was ist passiert? Hast du mit ihm geredet? Ich habe nicht mit ihm geredet. Es war also so, dass ich für eine Kollegin Nachtdienst machen musste. Ich bin Krankenschwester und habe meinen Vater dann noch nicht gesehen. Und habe dann meiner Mutter gegenüber immer große Probleme gehabt, weil ich wusste überhaupt nicht, wie soll ich mich ihr gegenüber verhalten. Ich musste ja schweigen. Und dann war es so, dass wir also uns schon fast gestritten haben, weil sie gesagt hat, ich wäre so patzig ihr gegenüber, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Und dann habe ich irgendeinen blöden Satz gesagt. Ich kann ja nicht mehr sagen, was es gewesen ist. Auf jeden Fall guckte sie mich an und sagte, ja, jetzt erzähl mal, was ist denn los? Ja, und dann habe ich ihr die ganze Geschichte erzählt. Ja. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich weiß Bescheid, mir ist das schon vor einiger Zeit aufgefallen, aber ich möchte damit leben. Ich werde mit deinem Vater da nicht drüber sprechen. Wie ist es ihr denn aufgefallen? Ja, sie hat ihn wohl auch gesehen. Ich kann dir das auch nicht mehr genau sagen, weil ich war in dem Moment so vom Kopf gestoßen. Ich konnte es nicht glauben, was meine Mutter mir da gesagt hat. Dass sie halt, ich denke, sie hat wohl ein Telefonat mal mitgehört und hat es dann verfolgt. Ja. Soweit es ihr möglich war. Und ist dann halt irgendwie dahinter gekommen. Und sagte halt zu mir, sie möchte jetzt damit leben. Ja. Sie toleriert es, akzeptiert es, was auch immer. Und jetzt liegt es halt an mir, meine Mutter zu verstehen, dass mir das klar wird, dass sie damit leben wird. Und halt die Neigung meines Vaters irgendwie zu akzeptieren. Ja, nun sagt sich das ja so leicht, ich will damit leben. Wie geht es ihr denn damit? Hat sie dir das erzählt? Ja, sie hat halt zu mir nur gesagt, sie hatten jahrelang dieses heile Familienbild, dieses heile Ehebild gelebt und sie will halt vor den anderen Leuten immer noch so gut dastehen. Klar, das ist das Ding nach außen, aber wie sieht es in ihr aus? Glücklich ist sie damit wohl auch nicht, aber sie möchte so weiterleben. Ich kann es nicht akzeptieren, also ich kann es nicht verstehen. Früher diesbezüglich irgendwas mal gemerkt bei deinem Vater? Nee, ist wohl auch erst sie hat es eher rausgefunden als ich, wie lange es jetzt her ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich verstehe nicht, dass sie mit ihm da nicht ruhig redet, verstehe ich nicht. Nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also ich kann verstehen, dass sie nach außen hin erstmal den Schein wahren will. Mhm. Darüber kann man reden, ob das richtig ist, aber ich kann es verstehen, dass sie das möchte. Aber dass sie nichts zu ihm sagt, das ist krass. Ja, also ich... So, aber du, was hat sie denn jetzt gesagt, wie du dich verhalten sollst? Ja, sie hat zu mir gesagt, sie stellt es mir frei, ob ich nochmal mit meinem Vater darüber reden möchte oder nicht. Mhm. Und ich drücke mich die ganze Zeit davor, weißt du? Mhm. Weil irgendwie im Moment sage ich mir eher so, vergiss es, tu so, als hättest du es nie gesehen. Mhm. Und ne, leb dein Leben weiter, wie du es bisher gelebt hast. Dein Hauptproblem war ja auch die Mutter, ne? Ja, ganz genau, weil ich nicht wusste, wie ich mich meiner Mutter gegenüber verhalten soll. Aber was ist das für eine Ehe, wenn die da so etwas hinnimmt... Die nimmt etwas für sie ganz Dubioses hin. Sie weiß gar nichts Konkretes. Ja, ganz genau. Dein Vater ist Mitte 50, ne? Glaube ich. Ja, 57. Soll das jetzt bis ans Ende der Tage so gehen? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich sage, das ist das, was ich gerade im Moment versuche, mir selber klarzumachen oder versuche zu verstehen. Dann frag doch deine Mutter nochmal, ob ihr wirklich nichts daran liegt, wenn sie sich schon nicht traut, dass du nochmal eingehend mit ihm sprichst. Oder will sie einfach die Wahrheit nicht wahrhaben? Kann ja auch sein, dass das so eine Reaktion ist, dass sie gar nicht die Wahrheit hören will und einfach so weiterleben möchte. Ja. Und wenn sie sich dafür entscheidet, ist das vielleicht zu kritisieren von außen, aber Gott, dann ist es halt ihre Entscheidung. Ne? Da darfst du. Aber ich würde erst nochmal mit der Mutter reden. Ja. Ja, ich kann es versuchen. Wie fühlst du dich jetzt? Also mir geht's entschieden besser als letzte Woche, weil ich jetzt wieder ganz normal mit meiner Mutter sprechen kann. Aber dennoch ist es für dich eine seltsam kalt, stelle ich mir vor, wenn du deinem Vater gegenüberstehen. Ja, genau. Stehst, also ich bin ihm auch die ganze Zeit aus dem Weg gegangen. Vor allem seitdem ich weiß, dass meine Mutter es weiß, weiß ich noch viel, also bin ich noch mehr weggegangen, damit ich gar nicht mehr in die Situation komme, mit ihm sprechen zu können oder zu müssen. Hast du das nochmal ein bisschen sacken lassen? Überhaupt, das ist ja doch ein krasser Einschnitt auch so in dein Bild, was du von deinem Vater hast, gewesen. Ja, überhaupt auch von der ganzen Ehe. Ja, ich habe ja letzte Woche auch gesagt, das war mein großes Vorbild meine Eltern. Hast du jetzt ein bisschen Wut auf ihn? Schon. Schon, weil er hat mir dieses Bild damit genommen. Ich habe also letzte Woche meine Freundin, ich war ja bei meiner Freundin letzte Woche, und während ich mit ihr telefoniert habe, hat sie es im Radio gehört und wir haben uns auch noch sehr lange darüber unterhalten, weil ich auch gar nicht richtig wiedergeben konnte, was du mir eigentlich gesagt hast. Also es wäre echt gut gewesen, wir hätten es auf Band gehabt oder so. War jetzt, nicht die Möglichkeit jetzt, so schnell. Jetzt habe ich gesagt, red nochmal, bevor du mit deinem Vater eingehend nochmal Tacheles sprichst, mit deiner Mutter. Das ist ganz wichtig, dass du die Gefühle deiner Mutter ganz hoch und heilig hältst, ne? Dass du ihr nicht wehtust. Steffi, schön von dir nochmal gehört zu haben. Ja. Alles Gute. Ich bedanke mich bei euch. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Fernsehzuschauer im weiten Lande draußen, herzlich willkommen bei Domia. Willkommen beim 1Live Talk Radio. 7 Minuten Verspätung. Wir bitten um Entschuldigung und haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen. Jetzt seid ihr dabei. Ich freue mich. Heute Nacht, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag, freie Themen, offener Themenabend, offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit zwei Menschen. Der eine heißt Rainer, 29, und Carmen, 28. Mit wem spreche ich zuerst? Hallo? Mit der Carmen. Mit Carmen, grüße dich. Hallo. Was ist dein Thema, Carmen? Ja, das ist etwas schwieriger. Man könnte sagen, wir fühlen uns von den Medien reingelegt, wir sind mit, wir wissen nicht mehr weiter. Von den Medien von den Medien reingelegt? So mehr oder weniger, ja. Was ist denn geschehen? Wer hat euch reingelegt? Wir können es jetzt nicht so genau sagen. Wir haben uns für eine Talkshow beworben. Auf RTL. Welche Talkshow? Bärbel Schäfer. Ja. Und da ging es um das Thema, was würde man für Geld tun? Ja, natürlich. Ich weiß auch, wer du bist. Ja. ihr seid dieses berüchtigt-berühmte Pärchen, welches letzte Woche durch alle Boulevardzeitungen ging und durch alle möglichen Fernsehsendungen. Und du bist die Frau, die dein Mann angeblich für 1 Million Mark verkaufen wollte, angeblich. Das ist richtig. Sag ich, ne? Das ist richtig, dass... ich habe die Show gesehen. Ja. Auf jeden Fall, irgendwie ist wohl, ich weiß nicht, ob die Redaktion von der Bärbel Schäfer der Auffassung war, dass wir das ernst gemeint haben. Es war aber nicht so. Wir wollten halt nur so theoretisch drüber mal diskutieren, was würde man tun, wenn sowas passiert. Lass uns doch mal, wir wollen jetzt hier ganz ordentlich vorgehen. Ja. Und hier hast du alle Möglichkeiten, alles zu sagen. Und hier quatscht dir keiner dazwischen. Ja. Nur damit wir das alle richtig verstehen. Ja. Mitte voriger Woche ging das groß durch die Zeitungen. Ja. Bärbel Schäfer verkauft in ihrer Sendung eine Frau für 1 Million Mark im Namen ihres Ehemannes, ne? Ja. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Mitteilung gekommen? Das war ja noch bevor die Show aufgezeichnet wurde. Oder bevor die Show stattgefunden hat. Also wir haben uns da gemeldet, wir haben dann so ein Vorgespräch geführt und dann irgendwann am Montag mussten wir zur Redaktion was unterschreiben. Und dann dachte ich aber schon, ich weiß nicht, ob ich kommen kann, mir geht es nicht gut. Mhm. Und Dienstagmorgens ging es dann los, da wollte ich gerade anrufen und sagen, wir können nicht kommen, mir geht es ganz dreckig, es geht nicht. Wie ist denn überhaupt diese Redaktion oder die Redaktion von Bärbel Schäfer auf euch aufmerksam geworden? Mein Mann hatte da angerufen. Mhm. Und was hat dein Mann, der Rainer war das ja, oder ist ja. das, was hat er denn da genau gesagt? Oh, das kann Rainer am besten selber, also den genauen Wortlaut weiß ich nicht. Also ungefähr leider, nur. Ja? Die müssen ja einen Grund gehabt haben, dass sie sich dann weiter mit euch beschäftigt haben. Ja, genau kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin nervös. Ich weiß nicht, mehr die einzelnen Worte. Ich will es nur so grob haben. Nein, das Einzige, was eventuell in Frage käme, aber auch nur, wenn jemand auf uns zukommen. Also ihr habt denen gesagt, ich helfe jetzt, ich helfe dir mal ein bisschen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ich frage das jetzt nur so, dass ihr da angerufen habt, habt gesagt, wir haben diesen Film damals gesehen, ein unmoralisches Angebot, und wir haben mit dem Gedanken schon mal so gespielt. Ja. Nicht mehr. Nicht mehr. Ist das richtig so? Es ist nie ernst gemeint. Mhm. Also, okay. Dann hat man euch nach Köln eingeladen, oder wie ging das? Ja, genau. Mhm. Dann wurde dieses Gespräch geführt und irgendwie hat man mittlerweile das Gefühl bekommen, die haben das ernst gemeint. Mhm. Jedenfalls wurde uns dann auch in dem Vorgespräch gesagt von der einen Redakteurin, dass sie wohl ein paar Millionäre kennt, die sie dann während der Live-Sendung befragen wollte zu dem Thema. Hast du das Gefühl, dass sie euch missverstanden haben? Oder hast du das Gefühl, dass sie euch bewusst missverstanden haben? Ich denke, sie haben uns bewusst missverstanden. Mhm. Was man so jetzt im Nachhinein alles so mitbekommen hat. Wer hat das denn dann überhaupt an die Presse gegeben? Also die einzigen, die es gemacht haben können, waren RTL. Mhm. Also die Redaktion Bärbel Schäfer. RTL also, wohl nicht, aber die Redaktion da. Die Redaktion, ja. Mhm. Das ist jetzt so, und dann stand das groß in den Zeitungen, ja. Schon bevor die Sendung ausgestrahlt wurde. Das stand dann groß in den Zeitungen und wir sagten, wir kommen nicht, erstens, weil ich krank bin und zweitens, weil das jetzt da drin stand. Mhm. Ihr kommt aus Bad Münstereifel, ne? Meine ich mich zu erinnern, also einem kleinen Ort. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, wenn sowas wird, das groß in der Boulevardpresse steht, dass ihr nicht gerade dann mehr die angesehensten Leute dort wart. Das ist richtig. Mhm. Also wir haben die haben sich von uns abgewendet. Mhm. Und haben uns noch nicht mal die Chance gegeben, irgendwie das persönlich bei denen klarzustellen. Mhm. Warum seid ihr denn, nachdem ihr dann offensichtlich so missverstanden worden wart und auch so zornig wart, warum seid ihr dann überhaupt dann noch in die Show gegangen? Wir sind mehr oder weniger erpresst und auch, erpresst und auch überredet worden dazu. Erpresst ist ja ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Ja, weil wir da was unterschrieben hatten, wir müssten dann wohl eine Strafe zahlen. Ich weiß jetzt nicht, 10.000 eine Mark waren da genannt worden. Wir waren aber auch so durcheinander, dass... Mhm. Gut, also dass ihr sehr durcheinander wart, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man einmal, der Grund überhaupt, warum das Ganze ins Rollen gekommen ist, ist ja, dass ihr mit 70.000 Mark verschuldet seid. Ja. Und dass der Rainer sehr schwer erkrankt ist, Frührentner ist, aufgrund eines Ärztefehlers, sagen wir es jetzt mal so ganz grob. Ja, genau. Ihr hattet Angst, vielleicht dann noch mehr Schulden zu bekommen, wenn ihr den Vertrag nicht einhaltet. Das ist richtig, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht, wenn man sich so unrecht behandelt fühlt, auch nochmal in die Höhle des Löwen geht, um alles klarzustellen, richtig zu stellen. Und dann waren wir so fertig, dass wir nicht mehr so reagieren konnten, wie es hätte sein sollen. Und wie habt ihr euch denn während dieser Sendung bei Bärbel Schäfer am Freitag behandelt gefühlt in der Show? Wir fühlten uns sehr angegriffen. Mhm. Weil von Bärbel selber. Mhm. Und also irgendwie, sie sagte noch vor uns, sie wollte uns helfen, nur irgendwann kam das überhaupt nicht an. Mhm. So. Carmen. Jetzt hast du deinen Standpunkt geschildert, so wie du es erlebt hast. Jetzt sage ich dir meinen Standpunkt, so wie ich diese Sendung auf dem Bildschirm verfolgt habe. Ja. Ich saß zu Hause auf meinem Sofa fassungslos und wäre am liebsten in diesen Fernsehapparat hineingesprungen und hätte euch geholfen. Weil ich das empörend fand, muss ich wirklich sagen, empörend fand, wie man euch immer und immer wieder in diese Ecke reintreiben wollte, obwohl ihr 10-mal gesagt habt, nein, wir meinen es doch gar nicht so. Es war doch nur ein Gedankenspiel. Ja, das ist richtig. Ihr habt es 10-mal gesagt und immer wieder kam die Frage, ja, ist das denn nicht unwürdig oder ja, menschenverachtend und so etwas? Und Szenen, wo wir gesagt haben, wir würden das auch nicht tun, und die sind geschnitten worden. Nein, also ja, vielleicht habt ihr es noch klarer gesagt. Also ich finde, dass es in der Sendung absolut klar herauskam, dass das nur ein Gedankenspiel von euch war, so wie wir alle mal über so etwas nachdenken. Ja, klar. Und ich fand sehr schön den Satz von Rainer, als Bärbel sich sehr empört hat darüber und das als moralisch verwerflich dargestellt hat, überhaupt über so etwas nachzudenken, hat Rainer gesagt, sie waren auch noch nie so arm und so verschuldet wie wir. Ja. Ne? Ein sehr richtiger Satz. Klar. Ein sehr richtiger Satz. Jetzt haben wir beide uns die ganze Zeit unterhalten. Gib mir den Rainer doch auch mal, Karl. Ja, hallo Domian. Rainer, wie hast du denn die ganze Sache dann in der Show am Freitag aufgefasst für dich? Also ich habe mich von Bärbel sehr angegriffen gefühlt. Die hat ja kurz vor der Sendung noch gesagt, sie hilft uns halt alles aufzuklären. Und wir wissen jetzt definitiv von der Presse, dass sie die ganzen Interviews gegeben haben. Nun waren in der Show ja auch zwei Leute aus Bad Münstereifel. Nachbarn, Bekannte, die auch sehr über euch hergezogen haben. Ja, das hat die Freundin uns jetzt erklärt. Sie ist das mehr oder weniger in den Mund hineingelegt worden. Aber das klang sehr, sehr überzeugt, wie sie das so sagte. Richtig, sie haben ja auch Geld dafür bekommen. Also das sind schwerwiegende Anschuldigungen. Ja, ich kann das nur so sagen, wie die Angela mir das selber gesagt hat. Die haben Kohle gekriegt. Und sie sollte sagen, dass sie mich verlassen soll. Die soll die Millionen nehmen und mich verlassen. Das hat sie gesagt in der Sendung, ja. Nun könnte ich mir vorstellen, dass ihr euch nach Strich und Faden verarscht fühlt. Richtig. Und gekränkt und verletzt. Und es hat ja auch Folgen jetzt für euer normales Leben. Ja, sicher. Wie war es denn jetzt nach Ausstrahlung der Sendung? Wie werdet ihr in eurem Ort in Bad Münstereifel behandelt? Also sehr schlimm. Das Schlimmste für uns ist, also meine Schwiegereltern, die wollen mit uns nichts mehr zu tun haben. Obwohl? Der hat mir angedroht, ja schon Prügel angedroht, der Vater. Der wird runterkommen, mich mit dem Baseballschläger zusammenschlagen. Der hat das alles wortwörtlich geglaubt. Und wir wollen nochmal klarstellen, ihr habt es nicht gesagt. Nein, definitiv nicht. Ihr habt es nicht, definitiv, ihr habt nur ein Gedankenspiel geäußert. So wie ich es auch äußern würde. Ja, richtig. So wie ich es auch äußern würde. Die Härte für uns ist gewesen, explosiv, ist am Freitagmorgen bei uns zu Hause gewesen. Die hat das so glaubhaft gesagt, die würde uns helfen, die würde eine Gegenstellungnahme machen, ne? Hat sie auch alles gemacht. Und es ist ausgestrahlt worden und es war schlimmer wie alles andere. Also es ist ein kleiner Trost, aber es gibt sehr viele seriöse Medien, die sich auf eure Seite stellen. Vorneweg beispielsweise der Spiegel, der heute erschienen ist, beschreibt diesen Fall auch und diese Show. Das hilft euch jetzt im ersten Moment noch nicht, aber es gibt einem vielleicht so ein bisschen Rückhalt, dass man auf der richtigen Seite ist oder dass man auf jeden Fall Verbündete hat. Ja, das Schöne ist, wir haben jetzt anonym ein Videoband zugespielt bekommen, wo wir das Original-Rohband haben von Explosiv, wo man definitiv sehen kann, dass das alles geschnitten worden ist, jetzt, was gesagt worden ist. Nun seid ihr arme Leute, ihr seid verschuldet. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch jetzt nicht groß Bock habt auf einen Rechtsstreit mit Bärbel Schäfer und Lange Gericht. Auf jeden Fall, wir wollen unseren Namen wieder reinwaschen. Das wollt ihr machen. Wir haben am Mittwoch einen Termin beim Rechtsanwalt, wir haben uns einen Medienanwalt geholt, der uns in der Sache vertreten wird. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Zeitungen verklagen wegen Rufmord. Nun lauft ihr, wie wollt ihr das finanzieren? Ihr habt ja keine Kohle. Ich habe aber Rechtsschutzversicherung. Und die Rechtsschutzversicherung tritt in einem solchen Fall dann auch in Kraft? Gehen wir mal von aus. Habt ihr euch denn schon beraten lassen? Ja, das machen wir am Mittwoch. Das macht ihr. Tut es dann alles. Auf jeden Fall, ihr seid fest entschlossen, das nicht auf euch sitzen zu lassen. Auf keinen Fall. Der erste Schritt in die Öffentlichkeit war sicher dann auch heute Abend hier der Auftritt bei mir. Ja, klar, die Äußerung. Das hilft mal viel. Die gucken ja, hören ja auch viele dich. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Rainer. Ich habe gelesen, dass Carmen als Kellnerin in dem Café von Heino arbeitet. Richtig. Da habe ich jetzt Hausverbot. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Hast du immer noch Hausverbot, obwohl alles jetzt eigentlich schon klargestellt wurde? Richtig. Und wir dürfen noch nicht mal das Videoband zeigen, womit wir beweisen können, dass wir auch bei Blitz über den Tisch gezogen worden sind. Bei Explosiv. Da sind wir über den Tisch gezogen worden. Und das haben wir, original, das Videoband haben wir hier, was wirklich gedreht Gut, worden ist. Das könnt ihr dann ja eurem Rechtsanwalt übergeben und ja, der wird dann schon auch wissen, was damit los ist. Ja, klar. Aber worauf ich gerade auch noch hinaus wollte, Carmen hat auf jeden Fall ihre Arbeit noch behalten. Sie ist nicht rausgeflogen. Noch hat sie, aber das entscheidet sich jetzt bis nächste Woche Mittwoch, beziehungsweise in 14 Tagen, kommt der Chef wieder zurück, der zweite Chef. Mhm. Und der Heino hat ja auch noch nicht das gesehen, was am Freitag im Fernsehen gesehen. Also schön wäre es ja auch, lieber Heino, falls du uns zuhörst oder zuschaust, dass du dich mal eingehend mit der Sache beschäftigst und nicht, dass die Carmen jetzt auch noch arbeitslos wird, dann wird die ganze Sache ja noch Also meine Frau, die will sich sowieso einen anderen Job holen, also da will sie mit Sicherheit nicht bleiben. Ist jetzt irgendwas ganz Wichtiges, was euch noch auf der Seele liegt, nicht gesagt worden in unserem Gespräch hier gerade? Ja, dass ich definitiv nie meiner Frau angeboten habe. Und wir haben auch definitiv nie einen Millionär gesucht. Es ist wirklich ein absurdes Spiel. Ich habe dieses sofort verstanden nach 2 Minuten Sendung, Rainer. Es ist so traurig, dass du das immer wieder sagen musst. Ja, leider nur so, aber die anderen nicht. Ja, ja. Du meinst, ob wir mit den Nerven fertig sind? Das glaube ich. Eine Frau, die hat einen Nervenzusammenbruch, ja, die ist jetzt im Moment in ärztlicher Behandlung, die wird mit Medikamenten behandelt. Glaube ich, dass einen das, glaube ich, dass einen das sehr fertig macht. Ich habe über 8 Kilo abgenommen in der kurzen Zeit jetzt. Wir können einfach nicht mehr. Also Rainer. Die größte Unverschämtheit finde ich noch, dass wir unsere vollen Namen ausgeschrieben haben in der Zeitung und Adresse alle. Das ist die Unverschämtheit. So geht man mit Menschen um, die es nicht gewohnt sind, mit Medien umzugehen. Ja. Das ist das Schlimme und Traurige an dieser ganzen Angelegenheit. Also, lieber Rainer, liebe Carmen, wir haben jetzt eure Telefonnummer. Die ist bei uns in absolut guten Händen. Gebe ich dir mein Ehrenwort. Wir können ja vielleicht in 2-3 Wochen noch einmal telefonieren und dann könnt ihr uns erzählen, wie sich alles weiterentwickelt hat oder ob ihr ein bisschen zu eurem Recht gekommen seid. Ja, das mache ich. Ja? Vielen, vielen Dank auch für alles. Alles Gute und schönen Gruß an Carmen. Ja, danke. Tschüss. Tschö. Tschüss. 1.22 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute eine offene Sendung. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Vanessa und Vanessa ist 23 Jahre alt. Grüße dich, Vanessa. Hallo, ich bin seit Samstag 24. Mensch, und ich mach dich zum Kind. Mach gar nichts. Verzeihst du mir? Auf jeden Fall. Ich darf auch noch nachträglich gratulieren. Vielen herzlichen Alles gut. Dank. Also mein Thema ist Morddrohung. Morddrohung? Ja. Wer droht dir? Dir? Ich vermute, dir droht jemand. Also es war kurz Vorgeschichte 1995, habe ich einen recht guten Kumpel kennengelernt, mit dem verstand ich mich über Jahre hinweg immer ziemlich gut. Mhm. Und der hat mich damals schon immer so eine Art hofiert. Und ich war aber noch mit meinem Ex-Freund damals zusammen, mit dem bin ich Anfang 99 auseinandergegangen, nach 5 Jahren. Mhm. Und danach bekamen wir irgendwie wieder Kontakt und gerne hat er mir immer so eine Rose geschenkt und wie auch immer. Und aufgrund dessen, weil er wusste, was genau bei mir für Probleme abgehen, also in meinem Privatleben, war es halt so, ja und so, Vanessa, ich helfe dir und du kannst immer auf mich zählen und überhaupt und sowieso. Letztlich war es dann so, wir kamen dann Mitte November bis das Ende November dann irgendwie zusammen. Wobei ich zu ihm gesagt habe, ja, soll sich aber nicht so viel versprechen von dieser Beziehung, weil ich bin halt momentan ziemlich problembeladen. Mhm. Wir reden doch immer vom Jahr 1995. Nein, wir reden aber jetzt schon vom Jahr 1999, das jetzt vergangen ist. Aha, okay. Und danach war es dann so, das war, zwischen uns ist aber nichts gelaufen, weil irgendwie konnte ich das nicht. Mhm. Und aus der Händchen halten und ein paar Bussis, das war es halt dann. Mhm. Und irgendwann wurde mir das dann alles zu viel. Ja, er hat irgendwie natürlich sein Recht eingefordert, von wegen, dass ich Zeit haben sollte für ihn. Mhm. Und mit meiner Familie und mit meiner Arbeit, das war irgendwann dann total too much halt. Mhm. Ja, und dann habe ich halt ihm gesagt, du, hör mal, Costa, es ist besser, wenn wir uns da jetzt trennen, weil... Zwischenfrage, wieso hast du dich überhaupt auf ihn eingelassen, wenn du nicht richtig mit dem Herzen dabei warst? Warum habe ich mich überhaupt auf ihn eingelassen? Mhm. Ich glaube, das hat so einen spielenden Übergang gegeben irgendwie. Mhm. Ich habe das gar nicht richtig realisiert gehabt. Waren denn da Liebesgefühle schon irgendwie im Spiel oder eigentlich gar nicht? Ehrlich? Mhm. Ja, umso seltsamer für mich, dass du dich auf Händchen halten hast eingelassen. Weil dadurch muss dir doch auch klar gewesen sein, welche Signale du an ihn aussendest. Ja, irgendwie schon klar. Aber ich meine, irgendwie nach fast einem Jahr Solo, ja, war es halt nicht schlecht, sich an jemanden anzulehnen. Das habe ich aber auch zu ihm gesagt, dass das erstmal so eine Art ein bisschen intensivere Freundschaft werden soll, wenn überhaupt. Mhm. Ach, das hast du so gesagt schon am Anfang. Ja, ja, natürlich. Gut, dann war dir aber klar, nach einer gewissen Zeit, ich will überhaupt nicht. Richtig. Und hast dich von ihm zurückgezogen. Genau. Und von ihm bekommst du jetzt Morddrohungen? Ja, dann war es halt so, wir haben uns dann auch am Telefon dann gestritten und ich hatte ihn ja so hinters Licht geführt und ich hatte ihn ja so ausgenutzt und überhaupt, dann habe ich halt zu ihm gesagt, du, ich habe dir nicht angeschafft, mich zum Essen einzuladen, ich habe dir nicht angeschafft, mich ständig abzuholen. Mhm. Ich meine, ich hätte doch mit der S-Bahn in München selber rumfahren können, das wäre überhaupt kein Thema gewesen. Mhm. Lass mal jetzt die ganzen Dialoge mal nicht zu detailliert darstellen. Ich will jetzt wissen, ob er es ist, der dich bedroht. Er hat mich heute zusammengeschlagen. Er hat dich heute zusammengeschlagen? Ja, weil ich hatte letzte Nacht Nachtschicht. Und dann kam ich aus der Tankstelle raus und die ist recht außerhalb. Und halt keine Wohnhäuser drumherum. Das ist halt vorne Acker, hinten Acker so ungefähr. Und in der Mitte ist die Tankstelle. Dann kam ich aus der Tankstelle, ja, wollte so beim Acker vorbeigehen zur Bushaltestelle, die ungefähr einen halben Kilometer weit weg liegt. Und plötzlich war er da. Wie hat er dich zusammengeschlagen? Mit den Händen, mit einem Stock, mit einem Schlag? Mit Händen, mit Füßen, mit dem Ellenbogen. Was hat er dabei gesagt? Hat er was gesagt? Hat er dich angeschrien? Er hat eben nichts gesagt und das hat mich halt so. Wie schwer hat er dich verletzt? Ziemlich schwer. Warst du im Krankenhaus? Ja, danach. Welche Verletzungen hast du? Also ich bin momentan halt wie gesagt zu Hause wieder, hab halt Prellungen und auch Quetschungen. Mhm. Und Nase hat halt geblutet ohne Ende und der Mund halt. Jetzt hat er sich heute zusammengeschlagen. Ja. Ziemlich heftig, wie sich das anhört. Schon. Wann hat er dir denn Morddrohungen zukommen lassen? Ja, kurz, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, dann haben wir uns am Telefon gestritten, so Mitte Dezember rum, wo ich dann gesagt habe, du, Costa, es läuft nichts mehr. Und dann hat er halt gesagt, hey, pass auf, Mädel, also egal, ob du jetzt heute abkratzt oder später abkratzt, das ist völlig wurscht, aber ich krieg dich. Das war im Dezember. Ja. Seitdem hast du nichts mehr gehört? Mhm. Und heute hat er dich zusammengeschlagen. Mhm. Ist ja wohl klar, was du machen musst, ne? Ich habe dann mein Handy irgendwie aus der Tasche rausgekramt. Er war ganz schnell da, puff, puff, puff und ganz schnell wieder weg. Mhm. Und dann habe ich mein Handy aus der Tasche rausgezogen, habe halt die Polizei angerufen, die war dann halt da, die hat halt das Ganze halt so aufgenommen. Hast du Anzeige erstattet gegen ihn? Ja. Aber ich habe halt Angst vor Repressalien weiterhin dann. Hast du die Polizei informiert von der ganzen Vorgeschichte? Ja. Das Schwierige ist natürlich, dass die Polizei dir wahrscheinlich gesagt hat, sie können dich jetzt nicht schützen. Oder ja, momentan nicht. Ich kann mich in den nächsten Tagen nochmal bei denen melden und was weiß ich, dann kriege ich halt mit, was Sache ist. Aber du weißt, wo er wohnt zurzeit? Nein, weiß ich zurzeit nicht. Aber du weißt seinen vollen Namen, hast den angegeben und das dürfte für dir dann keine so große Schwierigkeit sein, das auszukriegen. Denke ich auch, ja. Das ist eine üble Sache, vor allen Dingen, weil man dann in einer permanenten Angst lebt. Ja, ich traue mich nicht mehr aus der Haus. Momentan, ich habe alles verbarrikadiert. Also, ich finde erstmal gut, dass du ihn angezeigt hast. Ich habe ja schon oft mit Leuten gesprochen, mit Frauen und auch mit Männern, die in ähnlicher Situation waren, die aus Angst gesagt haben, nee, wir zeigen den nicht an, dann geht es uns noch schlimmer. Das ist schon mal gut. In den meisten Fällen zeigt dieses auch seine Wirkung. Ich würde dir trotzdem raten, Vanessa, dich in deiner jetzigen Situation, da die Polizei verständlicherweise auch direkt so nichts machen kann im Moment, dich an den Weißen Ring zu wenden. Mhm. Die Telefonnummer kriegst du gleich von uns und vielleicht kannst du gleich auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin reden, die dir auch die Telefonnummer vom Weißen Ring gibt. Mhm. Wie geht's dir denn im Moment körperlich? Du bist aus dem Krankenhaus wieder raus, hast du Schmerzen? Ja, ich habe auch ziemlich starke Schmerzmittel gekriegt, so Diclo-Tabletten und was weiß ich. Und ja, momentan ist es ziemlich kaputt und ich habe das Ganze noch gar nicht realisiert, was da jetzt abgegangen ist. Momentan glaube ich noch, ich bin in einem Film. Hast du den auch kennengelernt als einen ziemlich gewalttätigen Beruf? Ich wusste schon, dass er mal eine Hauerei hatte in Griechenland oder in Deutschland, aber zu mir war er immer ziemlich nett und vorher hat es für mich kein Problem gegeben. Welche Nationalität ist er? Grieche. In Grieche. Ach, Costa. Mit einem Griechen so ungefähr macht man sowas nicht absägen. Was ich mir da ungefähr einbinde. Vanessa, du legst bitte auf, wirst von uns zurückgerufen, kannst dich mit der Annette, meiner Psychologin, noch ein bisschen eingehender unterhalten und bekommst von ihr die Telefonnummer. Da gibt es sicher einige Möglichkeiten und Tricks, dass man sich noch besser schützen kann und vor allen Dingen so ein paar Kniffe, wie man die Angst auch bewältigen kann. Blöde Frage, könnte man da morgen oder so angerufen werden? Im Moment kriege ich das alles gar nicht ganz gescheit gebacken. Wir sollen dich morgen anrufen? Ja. Ja, wir können es auch sofort jetzt nach diesem Gespräch machen, wenn du möchtest. Also mir ist es egal. mag momentan nichts aufschreiben oder so. Okay, dann rufen wir dich morgen ab 0 Uhr. Ist das okay? Mhm. Zwischen 0 Uhr und 1 Uhr an. Mhm. Alles Gute. Morgen melden wir uns. Ja. Tschüss, Vanessa. Ciao. Tschüss. 1.30 Uhr und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 32. Diese Pausenzeit geht immer so schnell rum, dass ich es kaum schaffe, aus meiner schönen grünen Flasche was zu trinken. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht offene Sendung für alle eure Themen. Wenn ihr mit mir reden wollt, telefoniert oder wählt diese Nummer hier 0800 567 8100 oder 11 oder faxt mir unter 0800 567 8110. Unser Thema morgen, das sage ich euch jetzt schon mal, morgen heißt unser Thema, ein Unglück hat mein Leben verändert. Das ist das Thema morgen bei uns, ein Unglück hat mein Leben verändert. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema. André wahrscheinlich, 17. Hi. Hi. André oder André? André, ne? André. Was ist dein André. Thema? Ja, mein Thema ist folgendes. Also, ich bin jetzt 17 und damals war ich noch 16. Und da hatte ich dann so eine kleine Party gemacht bei mir, weil meine Eltern ja im Urlaub waren. Mhm. Ja, und dann haben wir ein bisschen was getrunken, oder sogar zu viel. Und dann haben wir überlegt, so fahren wir mal mit dem Wagen von unseren Eltern. Mhm. Also es handelt sich da um den A8, also ich werde doch nicht groß was sagen. Und ja. Und dann, wird mir schon was sagen, doch. Ja? Ja, natürlich. Ja, weil er auch ziemlich viel PS unter der Haube hat und ich den auch gar nicht so kontrollieren kann, nur das war mir damals noch nicht bewusst. Mhm. Ja, und dann dachte ich so, fahre ich damit mal. Sind wir alle ins Auto eingestiegen. Wie viele Leute sind ins Auto eingestiegen? Ja, also mit mir waren es zusammen 4. Mhm. Ja. Gut einen in der Krone, ne? Bitte? Gut einen in der Krone. Ja, ja. Mhm. Das sowieso. Also über einen Durst hinweggetrunken. Ja, dann haben wir uns überlegt, fahren wir halt los. So, und dann waren wir hier bei uns, die B3. Mhm. Ne? Sind wir gefahren. Ja, und dann, weil die Straße, die war nass, also glatt jetzt. Und dann ist der Wagen so, weil der hat auch Allradantrieb, aber trotzdem ist er hinten ausgebrochen. Mhm. Ja, und dann sind wir halt in die Leitplanke gefahren. Und das war so mit 135 ungefähr, so nicht gerade sehr schnell. Mhm. Ja, und trotzdem haben wir Pech gehabt. Wir waren zwar angeschnallt, aber hat zwar nichts genützt. Wir haben ziemlich viele Platzwunden gehabt. Mhm. Und ich habe also jetzt auch noch Knochenbrüche und so. Und ich habe mir 3 Rippen gebrochen und den Arm so, dass er jetzt gelähmt ist. Der rechte Arm. Mhm. Ist denn ein, lass uns nochmal über den Unfall reden, ist denn jemand anderes in den Unfall mit verwickelt worden? Nee, das nicht, zum Glück, also bei den Straßen. Ihr alleine? Ja, wir alleine. Mhm. Bei den Straßen. Das Auto ist mit 135 hinten an eine Leitplanke geschlagen, ja, sagst du? Ja, genau, weil wir sind dann so dran, also wir sind so gefahren und dann ist er rechts an der Leitplanke so geschliffen und da habe ich nicht mehr unter Kontrolle gekriegt, dann ist er hinten ausgebrochen und direkt in die Leitplanke. Geschlagen? Ja, aber richtig. Mhm. Dann kam irgendwann Polizei und ihr seid alle oder einige ins Krankenhaus gekommen. Ja, wir sind alle ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Die anderen sind weniger schwer verletzt worden als du. Genau. Und du hast jetzt einen Arm, der gelähmt ist aufgrund dieses Unfalls. Genau. Was haben deine Eltern damals gesagt, als sie das erfahren haben? Was haben die gesagt? Also gar nichts eigentlich, die waren richtig sauer. Und weil der Wagen ja auch viel Geld kostet, aber ich meine, so direkt um Wagen ging es eigentlich gar nicht, sondern mehr um mich und meine Kumpels. Mhm. Und ja, und deswegen, also die waren einfach sprachlos. Also die waren ja mitten im Urlaub und... Wie lange waren die denn dann noch weg, nachdem das passiert war? eine halbe Woche. Also so. Hast du die benachrichtigt per Telefon? Ja, ja, das haben die dann gemacht, weil ich hatte ja die Telefonnummer von dem Urlaubsort, also von dem Hotel. Mhm. Ja, und dann haben sie die Reise abgebrochen und sind dann halt... Hast du sie angerufen oder die Polizei? Nee, die Polizei. Die Polizei, mhm. Genau. Mhm. Also überwog erstmal die Sorge um die Gesundheit des Sohnes und der anderen Leute, genau, als denn der Ärger über das kaputte Auto. Ja, also das war erstmal so gesehen scheißegal, jung, aber ja. Und wie, jetzt erklär mir doch mal, das muss dann doch eine relativ schwere Verletzung gewesen sein, wenn der Arm irreparabel gelähmt jetzt ist. Ja, ja, also wie gesagt, wir sind dann gegen diese Leitplanke gefahren und ich habe den dann richtig eingequetscht, den Arm. Was ist da genau kaputt in dem oder an dem Arm? Kannst du das erklären, weißt du das? Nee, kann, tut mir leid, das kann ich weißt nicht erklären. Wo ist er denn? Ist er gelähmt in dem Hauptgelenk, in dem Ellbogengelenk? Ja. Mhm. Ja, genau. Und deswegen halt auch, das ist ziemlich scheiße in der Schule. Was heißt denn, hast du ihn ganz gerade oder ist er gebogen? Er gebogen ist er. Also so 90 Grad mäßig? Ja, genau. Mhm. Aber trotzdem kann ich damit groß nichts anstellen. Mhm. Ich habe kein Gefühl mehr drin, gar nichts mehr. Was denkst du denn jetzt, heute, nach einer gewissen Zeit, nach dieser Tat, nach diesem Vorfall, über alles? Ja, ich finde das war ziemlich scheiße, weil dafür gibt es ja die Führerscheine. Ja, kann man so sagen. Ja, und das war mir halt damals nicht bewusst. Mhm. Ja, und dann war scheiße. Wie ist denn das eigentlich jetzt so rechtlich? Darfst du denn überhaupt in der nächsten Zeit, wenn du denn 18 bist, einen Führerschein sofort machen? Oder? Ja, das darfst du. Darf. Bist du denn in irgendeiner Weise bestraft worden? Immerhin warst du ja 16. Ja, ja, das stimmt. Also ich habe erstmal einen Eintrag in meine Akte bekommen und ich musste noch Strafarbeit machen, also Strafstunden jetzt, also Arbeitsstunden. Und was? Ja, beim Altenheim musste ich da pflegen mit. Aber da kannst du doch mit einem steifen Arm nicht viel machen. Ja, das stimmt, ja, weiß ich, aber erstmal war ich auch im Krankenhaus halt, nur ich musste halt dabei sein, weil so unbestraft kann ich ja nicht dabei wegkommen. Achso, du hast den Strafstunden gemacht und warst nur dabei, hast gar nicht viel mit angepackt, oder wie? Ja, also das stimmt, ich musste halt diese Strafstunden machen, ich habe auch nicht sehr viel getan. Also hast du im Klartext hast du die abgesessen? Ja, ja, das stimmt. Eine viel zu niedrige Strafe, finde ich. Ja, finde ich auch. Findest also, du auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie viele Stunden waren das? Bitte? Wie viele Stunden waren das? Das waren 72 Stunden. Mhm. Ja, ist auch nicht so viel. Nee, das stimmt. Also Larifari, ne, für das Risiko, welches du da begangen hast. Ne? Das hätte ja alles noch viel schlimmer enden können. Ja, ich hätte, wenn die Straße auch voll gewesen wäre, ich hätte so viele Leute damit reinreißen können. Andere, so eine Dummheit. Andere Leute, deine Leute in deinem Auto, dich. Ich meine, du hast jetzt deine Strafe schon eigentlich weg, ne, durch den gelähmten Arm. Ist das denn von Seiten der Ärzte jetzt so beschrieben worden, dass der wirklich nie mehr zu gebrauchen ist? Oder kann man später nochmal operieren oder sowas? Kann man nicht mehr. Willst du denn einen Führerschein machen nächstes Jahr? Nö, kann ich ja nicht. Also möchte ich auch lieber nicht, weil... Nö, du kannst schon. Auch wenn ich schon Automatik hätte. Mhm. Aber es ist auch der Schreck schon. Also möchte ich nicht mehr. André, deine Geschichte in all den Ohren von den Leuten, denen es ab und zu auch mal unter den Fingernägeln brennt, sowas zu machen. Ah, aber das hilft, die Geschichten helfen manchmal gar nicht. Ja, ja, ne? Weil ich war auch richtig, also ich war auch schon vorher so richtig scharf drauf, mal das Auto zu fahren. Sag mal, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hättest so eine Geschichte, wie du sie mir erzählt hast, ne? Ja. Vorher, hier beispielsweise in meine Sendung gehört, hätte dich das davon abgehalten, das zu machen? Also ehrlich gesagt nicht, weil ich habe wirklich gedacht, ich kann den unter Kontrolle halten. Mhm. Und ja, halt. Das ist traurig, ja. Ja, weil mich das auch so richtig in den Fingern gejuckt hat, wie gesagt, wegen der PS-Zahl. Hat das jetzt deine Berufswünsche auch irgendwie durcheinander gebracht? Ich wollte mal technischer Zeichner werden. Mhm. Deswegen, weil ich viel mit Zeichnen zu tun hatte. Mhm. Ja, vielleicht kann man das ja mit einer Hand und am Computer auch irgendwie noch hinkriegen. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht. Also, dennoch finde ich es gut, dass du die Geschichte erzählt hast. Und ich freue mich natürlich, dass es nicht noch schlimmer ausgegangen ist. Mhm. Und vielleicht hat es ja doch irgendwie eine Wirkung nach draußen, dass der eine oder andere sagt, nee, ich lass die Finger davon. Ja, ist okay. Dann wollte ich noch was zu deiner Sendung sagen. Ja. Geht das? Ja. Also die Sendung, die ist wirklich richtig fett, fett, mega fett. Also mach ruhig weiter so. Und Dankeschön. Du hilfst doch wirklich vielen Leuten. Ich danke dir herzlich. Ja, rein. Tschüss. Tschüss. Mega fett, hat er gesagt. Das finde ich cool. Obwohl cool darf ich ja auch gar nicht mehr sagen in meinem Alter. Aber mega fett finde ich schon klasse. Ne, klasse haben wir ja immer gesagt früher, ne? Ich glaube, die heute sagen gar nicht mehr klasse. So die ganz Jungen. Ach, das frage ich gleich den Tobias. Tobias, du bist 14. Ja, hallo. Sagst du, wenn du irgendwas toll findest, das ist aber klasse? Nee, eher nicht mehr. Das klingt sehr altmodisch, ne? Ja, denke schon. Aber ich denke schon, dass du auch noch cool sagen kannst. Ich darf noch cool sagen. Du sagst auch cool, ne? Ja. Sagst du auch fett? Ja, manchmal auch. Also wenn du etwas so richtig richtig toll findest, was sagst du dann? Eher cool oder eher fett? Oder noch ein anderes Wort? Oh, entweder cool oder geil. Geil, geil ist, ja, geil ist, haben wir auch immer gesagt, als wir in deinem Alter waren. Nee, mit 14 nicht, ein bisschen älter waren wir da. Also früher war das noch ein ganz obszönes Wort, geil. Ja. Was ganz Schmutziges. Höre, über was unterhalten wir uns? Ja, also ich wollte erstmal sagen, auch muss ich mich dem Vorgänger anschließen. Du hast eine super Sendung. Danke. Hilfst vielen Leuten. Und ich wollte mich auch beim Team bedanken und das auch freut grüßen. Uns. Sehr nett. Und ja, ich bin erstmal total aufgeregt, muss ich dir jetzt sagen. Ach, merke ich überhaupt gar nicht. Du machst das ganz cool gerade. und... Bist du erkältet? Bitte? Bist du erkältet? Ja, ein bisschen. Das klingt so ein bisschen durch die Nase. Ja. Hast du deshalb schulfrei im Moment? Gehst du nicht zur Schule? Nee, ich hatte zweite schulfrei, aber wegen den Zeugnissen. Ach so, genau. Ja. Und morgen auch frei? Nee, morgen leider nicht mehr. Und deshalb hast du gedacht, kann ich nochmal lange aufbleiben? Ja. Wo ich morgen schon zur Schule muss? Weil ich jetzt halt was erzählen wollte. Ja, also erzähle mal, ich quatsche immer zu zwischen. Ja, kein Problem. Also ich hatte halt heute schulfrei und habe mich mit einer Freundin, also einer Freundin, nicht meiner Freundin, aus der Parallelklasse verabredet. Und wir wollten auch noch einen Freund besuchen. Ja. Ja, und dann sind die Anna, so heißt das Mädchen, und ich wollten zu dem hingehen. Der wohnt ganz in der Nähe von mir, der Freund. Und dann war der nicht da und sind wir da ein bisschen rumgegangen und plötzlich kam da irgendwie so ein Ausländer, ich nehme an, ein Türke oder ein Kurde, der kam da irgendwie an, wollte sich an uns drücken und wollte uns an sich drücken und uns irgendwie küssen und war ganz komisch und so, dann sind wie alt wir weggelaufen in das Haus. Sag mal, in welchem Alter war der? Ach, so ungefähr 30. Mhm. Denke ich mal. Mhm. Also auf jeden Fall älter als wir. Mhm. Also ihr seid weggelaufen dann? Ja, genau. Mhm. Wir sind dann weggelaufen und sind in das Haus gelaufen. Und dann sind wir, da gibt's eine Tür, da geht's rauf, die Treppen rauf. Und da ein Weg geht weiter zum Fahrstuhl. Ich wollte dann die Treppen mit meiner Freundin rauf. Mhm. Haben das aber nicht mehr geschafft, weil der Typ ankommt. Meine Freundin ist schon in den Raum gegangen, wo es die Treppen hochgeht und ich musste dann aber weitergehen, weil der Typ dann schon ankam und wollte mich dann auch wieder an sich drücken und war auf jeden Fall voll eklig irgendwie. Mhm. Und ja, dann habe ich mich halt irgendwie losgerissen und bin dann rauf zu meiner Freundin und meinte, komm, lass uns schnell raufgehen, die Treppe. Und sie hat dann aber gesagt, nein, ich will da nicht rauf, weil da oben ein paar Jugendliche saßen, vier oder fünf Jugendliche, die sie auch kannten. Und deshalb wollte sie nicht rauf. Und ich habe dann gesagt, lass uns kommen, bevor der Typ wiederkommt. Und sie wollte aber nicht, dann bin ich schnell raufgegangen, dann kam der Typ schon bei ihr an irgendwie. Ich habe ganz schnell, weil sie schon gesagt hat, nein, ich will das nicht und so, dachte ich schon, habe ich schon gehört, er hat irgendwas bei ihr gemacht. Da habe ich schnell oben an eine Tür geklopft. Es ist so ein Hochhaus, da habe ich ganz schnell da an die Tür geklopft. Und da macht aber keiner auf, erst nach ganz langer Zeit, da war der Typ schon wieder weg. Hatte meiner Freundin wohl irgendwie in die Lippe gebissen und wollte sie halt auch küssen und hat ihr das Gesicht abgeleckt und so. War er dann endgültig weg? Ja, dann war er endgültig weg. Also die Tür war dann zu und wir haben da auch nicht nachgeguckt, aber also er ist dann rausgelaufen irgendwie. Mhm. Also der wollte kein Geld von euch, der wollte euch irgendwie körperlich anmachen. Ja, genau. Ihr habt den nicht erkannt? Keine Ahnung, ob er keine abgekriegt hat oder so und wollte sich dann irgendwie an uns vergehen. Da. Habt ihr denn Tobias auch die Polizei benachrichtigt? Ja, haben wir später auch. Mhm. Also wir waren dann erst noch einen Moment in dem Haus, hatten irgendwie auch ein bisschen Schiss, dass der dann irgendwie wieder auftaucht und uns dann wieder festhält. Mhm. Aber noch nie gesehen irgendwie vorher in der Gegend? Nee. Mhm. Also ich meine, das sind hier drei Hochhäuser, direkt bei mir vor der Tür hier. Könnt ihr mir vorstellen, dass wenn man sowas erlebt hat, dass einem da richtig Angst und Bange wird und vor allen Dingen man auch in Zukunft Angst hat, vielleicht die nächste Zeit irgendwie alleine rauszugehen. Also ich sag mal, ich lass mich davon jetzt nicht verrückt machen. Also wenn das nur deshalb, das passiert vielleicht einmal in 3 Jahren oder so. Aber hoffen wir's. Ich denke mal, davon darf man sich jetzt einfach nicht verrückt machen lassen und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr raus oder ich gehe jetzt nicht mehr hin. Das kann man auch nicht einfach auf alle Leute machen, auf alle Leute beziehen, aber ich denke mal schon, dass ich in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein werde, wenn da irgendwie jemand von hinten oder so ankommt, dass ich dann irgendwie... Was hat die Polizei denn zu euch gesagt, was zu tun ist, oder haben die euch irgendwelche Tipps gegeben? Wir haben dann da angerufen, halt 110, weil wir wussten hier die Telefonnummer nicht genau, und wir haben dann halt da angerufen und die haben dann eine Streife vorbeigeschickt. Und dann mussten wir halt so erstmal eine grobe Beschreibung machen, halt Haarfarbe, Klamotten, Größe und so. Und die haben auch eure Personalien aufgenommen sicherlich und so. Ja, genau auch. Und dann sind wir erst zu mir nach Hause gefahren, weil ich halt direkt hier wohne, und haben das meinen Eltern erzählt und die haben auch direkt gesagt, also wenn wir Strafanzeige machen wollen, könnten wir das zwar tun, aber es wird wahrscheinlich halt nichts bringen, weil wir halt keine genaue Beschreibung haben. Also habt ihr keine Strafanzeige gestellt? Entschuldigung. Ihr habt keine Strafanzeige gemacht? Noch nicht. Der Polizist hat gesagt, wir könnten uns das noch überlegen, könnten noch eine Nacht drüber schlafen. Und wohin tendiert ihr? Du hast mit deinen Eltern sicher drüber gesprochen. Wollt ihr es noch? Ja, also mein Vater ist im Moment geschäftlich unterwegs, aber meine Mutter, mit der habe ich halt gesprochen. Und also, und was sagt die Mutter? Und wir, also meine Mutter hat gesagt, wir sollten schon eine Strafanzeige machen. Ich bin eigentlich auch der Ansicht, obwohl ich es einerseits gut finde, wenn da bestraft würde, aber andererseits denke ich auch, es bringt nichts, halt Anzeige gegen Unbekannt zu machen. Tobias, wer weiß, vielleicht macht er nochmal irgendwas und dann läuft schon eine andere Anzeige und ihr könnt ihn vielleicht identifizieren. Ich finde es immer gut, so etwas zur Anzeige zu bringen. Ja, denke ich auch. So, es ist auf jeden Fall auch nichts Schlimmes passiert, Gott sei Dank. Ja. Du versprichst mir, dass du Anna grüßt. Ja, mach ich. Ganz herzlich. Gute Besserung und einen schönen Tag in der Schule morgen. Ja, danke schön. Und ich wollte noch fragen, ob ich noch ein Autogramm kriegen kann. Auflegen, wir rufen nochmal an. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Oliver, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ich habe ein riesengroßes Problem. Ja. Ich habe wahrscheinlich meine große Liebe durch meine eigene Dummheit versaut. Was ist passiert? Ich habe sie belogen. Ohne Ende. Wie lange wart ihr zusammen? Also, kennen tue ich sie schon knapp, 8-9 Monate. Mhm. Ist sowieso eine ganz verrückte Geschichte, unsere Liebe. Ist hauptsächlich entstanden durch Blickkontakte in der Diskothek und dann durch E-Mails vom Handy, ne? Mhm. Wart ihr denn überhaupt richtig zusammen? Ja, wir waren zum Schluss richtig zusammen. Mhm. Wir waren richtig am sichten Traumpärchen. Ein Traumpärchen. Wie hast du sie belogen? Na, ich habe sie belogen. Ich habe ihr Sachen erzählt, die absolut nicht zu mir passen. Ich bin normalerweise voll der friedliche Mensch und so der typische Otto-Normalverbraucher. Und ich habe ihr erzählt, ich wäre voll der Schläger und... Warum? Um Eindruck zu schinden bei ihr? Ja, Eindruck zu schinden. Mhm. Ich wollte ihr imponieren. Ich wollte ihr zeigen, dass sie, wenn sie mit mir unterwegs ist, keine Angst haben braucht und sonst was. Also du bist der totale Schläger. Was hast du ihr noch gesagt? Ja, ich hätte... krumme Geschäfte am Laufen und sonst was alles gar nicht stimmt. Aber das hat das hat sie nicht abgeschreckt. Hätte ja auch ein Mädchen sein können, die gesagt hätte, mit so einem will ich nichts zu tun haben. Nein, das ist sie nicht. Sie ist ein total lieber Mensch. Sie würde alles mit mir durchstehen. Ja. Ja, fand sie das denn beeindruckend, dass du irgendwelche krummen Geschäfte am Laufen hast? Nein, aber ich habe das Gefühl gehabt, es hat eher den Nachteil bewirkt. Mhm. Aber du hattest am Anfang die Hoffnung, du könntest damit Eindruck schinden. Ja, genau so sieht das aus. Und so, ist das Ganze jetzt aufgeflogen? Das Ganze ist aufgeflogen, weil ich es ihr selber gestanden habe. Wann? Vor circa 4 Tagen habe ich nachts, ich war hier und da habe ich gesagt, hör mal zu, ich muss dir was sagen, das und das entspricht nicht der Wahrheit. Was war denn die schlimmste Lüge, die du ihr erzählt hast? Ja, die schlimmste Lüge war, dass ich hatte vor guten halben Jahr oder auch so um den Dreh einen Autounfall und hatte dann längere Zeit keinen Kontakt zu ihr und habe ihr erzählt, ich habe im Krankenhaus gelegen, bla bla bla und so. Und dabei war das eine ganz andere Geschichte. Das Problem ist, ich hatte das Gefühl, nie richtig, dass ich damit Eindruck geschunden hätte. Habe ich mich in die Sache reingesteigert. Darf ich kurz fragen, was für eine andere Geschichte das war, ohne die ganze Geschichte jetzt hören zu wollen? Nur so Stichwort. Was war's? Stichwort, ich habe ein neues Handy bekommen, hatte ihre Nummer nicht mehr und nachher als Ausrede habe ich ihr gesagt, bla bla bla, ne? Verstehe. Krankenhaus und so weiter. So, jetzt hast du dich geoutet. Du hast dich geöffnet bei ihr und hast die Wahrheit gesagt. Wie hat sie darauf reagiert? Sie war echt froh. Sie meinte, sie finde, fand das absolut klasse, dass ich ihr das gesagt habe. Das Problem ist nur, ich habe ihr es in der Nacht da erzählt und einen Tag später hat sie bei mir angerufen. Mhm. Ja, ich war am Schlafen, der Freund meiner Mutter gab mir das Telefon. Ich war halt voll tief im Traum und ich war mir nicht mehr sicher, hast du das jetzt geträumt, dass du ihr alles gestanden hast? Mhm. Oder war das nicht Tatsache, ne? Und? Ich habe mich am Telefon, hat sie mich wieder gleich als erstes, ich war noch voll im Tran, hat sie mich darauf angesprochen und ich habe mich voll wieder widersprochen, mir selber. Erst sage ich die Wahrheit und dann habe ich gesagt, es hat doch gestimmt und sonst was, ne? Spinnst du? Ja. Kann man so schlaftrunken sein? Ja, ich bin voll der Morgenmuffel. Nein, du bist auch der Oberheini, glaube ich. Ja, und so, und dann, da war sie natürlich konfus. Ja, sie weiß halt, weißt du, sie sagt zu mir, sie liebt mich. Das weiß ich, das glaube ich ihr und ich weiß es wirklich. Nur sie sagt, das Vertrauen ist weg, verständlicherweise. Mhm. Danach, ich weiß auch nicht. Da gab es danach dann keinen Kontakt mehr zwischen euch? Na doch, aber es wurde ein bisschen weniger, weil sie sagte, sie brauchte Abstand. Ich kann das verstehen, das Problem ist... Ich bin jetzt gerade zögerlich, Oliver, über diese Version, die du erzählst, dass du im Schlaf dann oder im Halbschlaf wieder deine Lügenrolle angenommen hast. Nein, nicht angenommen. Ja, aber du hast weiter gelogen. Ich war nur nicht sicher. Nein, ich habe mich nur widersprochen, der Wahrheit wieder, ne? Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich es überhaupt getan habe. Und weil ich weiß, sie ist die große Liebe. Ich würde alles tun, um sie wieder zurückzubekommen. Und also jetzt hast du diesem Mädchen die Ohren zugelabert mit irgendwelchen idiotischen Geschichten. Ja. Hast dich da nochmal neu reingeritten? Ja, ich möchte, wenn es geht, ich habe ein kleines Gedicht geschrieben und das möchte ich ihr, ich weiß, dass sie jetzt deine Sendung guckt. Ich wollte sagen, du möchtest jetzt die Sendung als Plattform benutzen, um sie anzusprechen. Ja, ja. Es sei dir gewährt. Ja, danke schön. Bitte schön, wenn es nicht so lange ist, das Gedicht. Nein, ist nicht lang. Okay. Liebe Silke, lass mich dein Licht in der Dunkelheit sein. Sei mutig, es ist nicht zum Schein. Schenk mir dein Vertrauen, setze ein Zeichen. Du wirst sehen, deine Angst wird weichen. Auf ewig gehöre ich dir, das ist mein Streben. Schau in mein Gesicht, du bist mein Leben. Dann wirst du sehen, ich liebe dich so sehr. Jetzt, wo du nicht bei mir bist, merke ich es mehr und mehr. Ich habe viele Fehler gemacht, habe dabei nur an mich gedacht. Werde mich für dich ändern, das sollst du wissen. Will dich in meinem Leben nie mehr missen. Ich liebe dich. Also Silke, da muss einem das Herz noch aufgehen, wenn ein junger Mann solche Gedichte schreibt. Ja, ich will es hoffen, weißt du. Ich bin normalerweise absolut nicht so der Typ dafür, aber ich weiß nicht, was in mir gefahren ist. Ich würde sagen, ich brauche einen Exorzisten, der den Geist austreibt oder sonst was, das Böse aus mir raustreibt. Höre, ich möchte informiert werden, wie Silke reagiert hat. Abgemacht? Alles klar, ich melde mich, sobald ich was weiß. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Und viel Glück noch mit deiner Sendung. Danke. Tschüss. Sascha, 22 Jahre alt. So. Hallo Sascha. Ich mache erstmal den Fernseher leider. Ja, bitte. Ja. Auch ein Gedicht? Nein. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Und was geht's bei dir? Ja, pass auf. Ich bin 22 Jahre alt. Ja. Meine Freundin ist 14. Mhm. Krasser Unterschied, ne? Ja, wir haben ein riesengroßes Problem. Ein wachsendes Problem. Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Sie ist schwanger. Genau. Mhm. Wir sind jetzt seit 8 Monaten zusammen und seit ungefähr 3 Wochen haben wir jetzt Geschlechtsverkehr, immer schon mit Kondom. Immer mit Kondom. Ja, und auf einmal wurde ihr schlecht und so, und habe ich gedacht, oh oh. Ja, und dann sind wir zur Apotheke gegangen, haben wir uns einen Schwangerschaftstest geholt, der war positiv. Immer mit Kondom. Also, immer mit Kondom. Also dann doch nicht immer richtig mit Kondom, oder? Doch. Mal doch. Kaputt gegangen, oder wie? Ja, keine Ahnung, wenn ich das wüsste. Irgendwie muss es ja durchgeflutscht sein, ne? Ja. Von nix kommt nix. Eine Frage, halt das bei dir auch so? Nee, bei mir geht's ganz gut. Okay, dann machen wir mal weiter. Ja, es kann dann dein Telefon liegen. Ja, pass auf. Und halt, jetzt habe ich nicht gerade richtig mitgekriegt. Wann war sie bei der Apotheke und hat sich den Test geholt? Ja, am Samstag. Samstag. Und dann Sonntag haben wir dann den Test gemacht. Mhm. Und heute haben wir dann einen Termin gemacht beim Frauenarzt. Mhm. Und der hat uns das Ganze dann bestätigt. So, pass auf, jetzt habe ich ein Problem. Die Eltern von ihr, die haben nichts dagegen, dass ich mit ihr zusammen bin. Mhm. Aber sie haben gesagt, passiert da was, wird die schwanger, dann ist was los. Ich weiß jetzt nicht, wie die das meinten, ob die das richtig so meinten, wie sie das gesagt haben, oder... Ja, wie meinst du denn, wie sie es meinen könnten? Was heißt, ja, dann ist was los? Vielleicht könnten sie mich dann anzeigen, weil ich bin ja 22, sie ist... Okay, sie ist jetzt 15. Mhm. Aber trotzdem, das wäre ein Problem für mich. Ja, das geht so ganz einfach nicht. Da ist entscheidend die Aussage deiner Freundin. Es ist rechtlich eine Grauzone zwischen 14 und 16 Jahren. Bitte, ich habe das nicht ganz verstanden. Ich sage, es ist rechtlich eine Grauzone zwischen, oder es ist nicht so ganz klar, zwischen, nicht so ganz klar zu sagen immer, zwischen 14 und 16. Wenn das Mädchen klar sagt, wir haben das in beiderseitigem Einverständnis gemacht, wird man dich nicht anzeigen können. Aber ich finde jetzt, ist nicht nur das Problem. Nein, wir wollen beide das Kind. Ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wir wollen beide das Kind, wenn. Mhm. Also ich finde, dass man jetzt ganz schnell die Eltern einbeziehen muss. Ganz schnell. Oh, Domian, das ist schwer. Mensch, Sascha, ihr könnt es doch nicht verheimlichen. Es wächst, wie du gerade selbst gesagt hast. Nach ein paar Monaten sieht man es. Und jetzt müssen die Eltern einbezogen werden. Und die Eltern, deine Freundin muss mit ihren Eltern sprechen. Wenn möglich mit dir zusammen oder erstmal alleine. Ist jetzt 15, sagst du. Ja. Mhm. Da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Und so ganz, ganz, ganz schnell wie möglich. Und da muss beraten werden, was zu tun ist. Sie ist ja nur wirklich nur äußerst jung noch. Ja, sicher. Ich verstehe das auch. Und ich finde, ich sag mal so, ich habe immer gesagt, ich hatte damals eine Klassenkameradin, da war ich selbst 16 und so. Und die hat ein Kind bekommen. Die war dann 15, da habe ich immer gesagt, oh, das hat Kacke, wenn man 15 ein Kind bekommt. Mhm. Und jetzt stehe ich selber vor das Problem. Mhm. Und ja, wie hattest du denn gedacht, wie das jetzt weitergehen soll? Erst mal so tun, als wäre nichts passiert? Nein, ganz bestimmt nicht, aber... Aber? Ich weiß nicht, boah, das ist sowas von schwer, Mann. Ja, ihr habt jetzt natürlich Angst vor der Reaktion der Eltern, berechtigterweise auch. Aber jetzt ist es passiert... Jetzt müsst ihr auch dazu stehen und die Verantwortung tragen. Und Teil dieser Verantwortung ist schon, dass ihr euch dazu bekennt und auch mit den Eltern darüber sprecht. Pass auf, ich finde das scheiße, was wir uns gedacht hatten, ja? Du findest scheiße, was ihr gedacht habt? Ja, wir hatten uns vorher was ausgedacht, das meine ich damit. Mhm. So, wir hatten gedacht, ja, vielleicht können wir ja hinkriegen, dass die Eltern das mitkriegen und dann abtreiben lassen. Was liegt jetzt... Ich weiß nicht, wie das... Gerade hast du noch zu mir gesagt, ihr wollt beide das Kind haben. Ja, wir wollen das auch wirklich, Domian. Aber, guck mal, sie hat eine Angst, das glaubst du gar nicht. Mhm. Sie hat sich heute gar nicht mehr getraut, nach Hause zu gehen, weil du das wusstest. Mhm. Hört mal aus, Sascha, wenn die Angst jetzt so groß ist, mit den Eltern zu reden, dann vertraut euch doch ganz schnell einer Beratungsstelle an. Ja, wo denn? Können wir dir gleich sagen. Eine Adresse. Und dann redet ihr mit den Leuten erstmal ausführlich und dann kann man immer noch überlegen, wie man das mit den Eltern macht. Aber sag mal ganz ehrlich, was hältst du denn davon? Das ist doch Kacke, oder? Was du gerade vorgeschlagen hast? Nein, überhaupt so die ganze Geschichte. Wie, die ganze Geschichte? Wenn die Freundin, sag mal, ich möchte jetzt mal wirklich nur deine Meinung hören, ja? Wenn du, versetz dich mal in meiner Lage, wenn du 22 bist und deine Freundin 15, und sie ist dann schwanger und die traut sich nicht nach Hause zu gehen. Mhm. Zum Beispiel heute hat die gesagt, komm, lass mich bei dir bleiben, lass uns abhauen und so. Mhm. Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Sascha, deshalb hast du ja wahrscheinlich hier angerufen, um zumindest irgendeinen Tipp zu kriegen. Dass sie bei dir bleibt, ist keine Lösung. Dass ihr abhaut, ist keine Lösung. Habe ich auch gesagt. Ihr müsst jetzt mit Leuten reden, die damit vertraut sind, mit diesem Problem. Und wenn ihr euch nicht traut, mit den Eltern zu reden, redet mit einer Beratungsstelle. Und wir nennen dir jetzt oder euch eine Beratungsstelle. Okay? Rufst du also nochmal an? Nein, ja, du legst jetzt auf und meine Psychologin ruft dich gleich wieder an. Und dann könnt ihr noch miteinander reden. Okay, dann gibst du mal ein Autogramm. Ich weiß Bescheid. Das machen wir auch gleich. Okay. Deine Sendung ist klasse, weißt du das? Danke, Sascha. Tschüss. Okay. Tschüss. Ja. So ihr Lieben, das war's für heute. Leo Scholten war in der Technik. Morgen heißt unser Thema, ein Unglück hat mein Leben verändert. Wenn ihr morgen mit mir reden wollt, ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Um 1 geht's los. Pünktlich hoffe ich hier im Radio ganz live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen.